mit in das Wort zu steigen. In Luke chapter 18. Und zwar in Lukas Kapitel 18. This is the parables on prayer. Das ist eine Parabel über Gebet. Let's pray. Father, also lass uns beten. Thank you so much. Vielen Dank. Thank you for everything you've done for us. Danke für alles, was du für uns getan hast. Lord, truly, like that presentation, you are our shepherd. Und ganz sicher und wahrhaftig, wie das gezeigt wurde, du bist unser Hirte. And you so much want to guide us and direct us. Und du möchtest uns so sehr leiten und führen. Father, bless these words. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. In Luke 18. In Lukas 18. There's three portions here to this, these parables. Da gibt es drei Abschnitte mit Parabeln. And we really don't have the time to go through all three tonight. Und wir haben nicht ganz die Zeit, jetzt alle drei durchzunehmen. But if we could just break those three down. Aber wenn wir das einmal herunterbrechen. Because in the first one it talks about he was teaching him how to pray and not lose heart. Da wird uns gelehrt in dem ersten Teil, wie man betet und dabei nicht loslässt, nicht das Herz darin verliert. And so the first point was is this. Der erste Punkt ist also folgendes. Don't stop praying. Hört nicht auf zu beten. Don't quit. Hört nicht auf, gebt nicht auf. Just start somewhere and just don't stop. Fang einfach an und hör gar nicht mehr auf. I remember as a young Christian. Ich kann mich daran erinnern, als junger Christ. And hearing a message on prayer and saying, I'm going to do it. I'm going to do it. Da hörte ich eine Botschaft über Gebet und habe gesagt, das werde ich machen. Das werde ich machen. I'm going to get up at 5 o'clock every morning. 5 Uhr aufstehen jeden Tag. Pray for an hour. Werde für eine Stunde beten. On my knees, I'm going to do it. Auf den Knien, ich werde das machen. And of course, und natürlich, I might have done it once. Ich habe es vielleicht einmal gemacht. The pillow was too nice, too. It just und dann war das Kopfkissen war zu nett und es hat mich doch so umfasst, umschlungen. And it was so easy to condemn yourself at that point. Aber in dem Moment ist es so leicht, sich da zu verdammen. And I remember saying, God, I wanted to, I really wanted to. Und sagt, Gott, ich wollte das wirklich. And I just remember that still small voice kind of getting loud, saying, don't quit, just keep on trying. Dann kam aber diese leise Stimme, die immer lauter wurde, sagt, hör nicht auf, mach weiter, versuch's einfach. Now the second portion here. In der zweiten Stelle, ab Vers 9. And we're going to look at this a little more. Wenn wir das ein bisschen genauer anschauen. It says, and he also told this parable to certain ones who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Jesus said, two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax gatherer. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. The Pharisee stood and was praying thus to himself. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so zu Gott. God, I thank you that I am not like other people. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen. Swindlers, unjust, adulterers, even like this. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. But the tax gatherer, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer bei sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. And what's the point that he's bringing out here? Und was ist da der Punkt? I really believe it's just gut honesty. Ich glaube, es geht da einfach um Ehrlichkeit. And it's amazing because we know in other portions that God asks us to be very specific about things. Wir wissen, dass in anderen Schriftstellen Gott uns darum bittet, dass wir ganz spezifisch mit Dingen sind. But in this one, all the tax collector did. Aber an dieser Stelle, alles, was der Zöllner tat, was he just got there, showed up. Er kam dorthin. And just, oh Lord. Herr. It was a very short prayer. Und das war ein kurzes Gebet. And this afternoon I was really just pondering this portion and praying over it. God, what do you want me to share? Am Nachmittag, da habe ich über diese Schriftstelle nachgedacht und dachte, Gott, was soll ich nur sagen? And then we went into my office, a few of us, and we prayed. Und dann sind wir zusammen ins Büro gegangen und wir haben miteinander gebetet. And then it was like, oh my gosh, there it is. Und dann dachte ich, mein Gott, da ist es. God was just kind of saying to me, Matt. Gott sagte zu mir, Matt. You're the tax gatherer. Du bist der Zöllner. You're him. Hier bin ich. And then I thought about I had breakfast with a friend of mine this past week in America. Letzte Woche hatte ich gemeinsam Frühstück mit einem Freund in Amerika. And we were sitting there. Und wir sitzen beisammen. And he is a Christian leader. Und er ist ein christlicher Leiter. And a few years ago he made some big mistakes. Und vor ein paar Jahren hat er einige große Fehler gemacht. And he said, you know, und er sagte, it's an amazing thing when you hit bottom. Es ist erstaunlich, wenn du da wirklich da auf dem Grund schlägst. Because when you hit bottom and you're on the rocks, you're just down there. Wenn du wirklich ganz unten bist und da wirklich unten aufschlägst, you can't look down at anybody. Dann kannst du auf niemanden mehr herabschauen. You can't, and I was so blessed by that. Und das hat mich so gesegnet. And I just thought about what he had gone through. Und ich habe darüber nachgedacht, wo er da durchgegangen ist. And how hard it must have been for him. Und wie schwer das für ihn gewesen sein muss. To just really become honest with God. Dann wirklich ehrlich mit Gott zu werden. Because that's what God desires from all of us. Denn das wünsche ich ja Gott von allen von uns. Because in reality what that person did in their mistakes. Denn in Wahrheit das, was diese Person tatsächlich mit ihren Fehlern da getan hatte. Jesus accuses us that we've done the same thing in our hearts. Dass er das, wovon Jesus uns auch genauso anklagt und sagt, das haben wir ja im Herzen getan. And when we come to the realization of that. Und kommen wir da zu dieser Erkenntnis. That's this beautiful place where we really become honest with God. Dann finden wir diesen wunderschönen Ort, wo wir wirklich ehrlich vor Gott sind. And you see, this, I could just picture this tax collector just kind of walking into the church. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser Zöllner da hineinkommt in die Gemeinde. And just like, oh God, this hurts. Oh, oh Gott. Das schmerzt. And sometimes it hurts to open up your heart, doesn't it? Und manchmal schmerzt es, dein Herz aufzutun. It's a great thing to have someone that loves you, that you're accountable to. Und es ist so großartig, wenn es jemanden gibt, der dich liebt und den du auch dann verantwortlich sein kannst. When your wife sees something or your husband sees something and you're like, oh. Wenn deine Frau oder dein Mann etwas sieht, oh. And they kind of lovingly point it out. Und in Liebe legen sie den Finger drauf. It's like, oh, you just, oh. And like Pastor Rob has shared from the pulpit sometimes, it just hurts. It's just wie der Pastor hurts. Rob schon von der Kanzel gesagt hat, ja, oh, das tut weh. But it's such an amazing thing when you just come clean. Aber es ist so erstaunlich, wenn du dann rein wirst. And so really, number two is the Punkt most important, this important principle of coming clean with God. Dieses wichtige Prinzip, einfach mit Gott ins Reine zu kommen. Just come clean. Mit ihm ins Reine zu kommen. Just like we prayed before. Wie wir zuvor gebetet haben. It's like Harry said, just to repent. Einfach vor Gott zu treten und zu bereuen. Yeah, Lord, I judged, I have an attitude, whatever it is. Ich habe gerichtet, Herr. Because was auch immer es sein mag. When you do that, denn wenn du das tust, here's the promise. Da ist die Verheißung. You walk away justified. Du gehst weg und du bist gerechtfertigt. You walk away clean. Du gehst weg und du bist rein. And then in verse 15. In Vers 15 dann. Now I never really understood why this had to do with prayer, but it's something very beautiful. In Vers 15, ich habe eigentlich nie verstanden, was das zu tun hat mit Gebet, aber ich habe jetzt eine ganz wunderschöne Verbindung bekommen. Because he was trying to teach his own disciples a lesson. Denn er versuchte da seine eigenen Jünger da eine Lektion zu geben. And they were bringing even their babies to him in verse 15, so that he might touch them. But when the disciples saw it, they began rebuking them. Sie brachten aber auch die kleinen Kinder zu ihm, dass er sie anrühre. Als aber die Jünger es sahen, fuhren sie an. But Jesus called for them, saying, "Permit the children to come to me, and don't hinder them, for the kingdom of God belongs to such as those." Jesus aber rief sie herbei und sprach, "Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes." Verse 17, "Truly I say to you, whosoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all." Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. The third point is simplicity. Der dritte Punkt ist Einfachkeit. We complicate things. Wir machen Dinge so kompliziert. We tend to think things out too much when it comes to our flesh, when it comes to our sin. Wir neigen dazu, die Dinge zu sehr zu komplizieren und alles zu durchdenken, wenn es da zu unserem Fleisch und zu unserer Sünde kommt. How much time do we spend thinking, trying to figure out why we did it? Wie viel Zeit verbringen wir damit, darüber nachzudenken, warum wir das nur getan haben? When we just did it, that's all. We did it. Punkt ist, wir haben es einfach getan. Wir haben es getan. Think about why. Denk nicht drüber nach, warum. Just come to him in simplicity. Komm, ganz einfach zu ihm, ganz simpel. As a child. Wie ein Kind. I remember, and my daughter won't mind me sharing this, and I'll close. Also ich erinnere mich daran und ich hoffe, dass meine Tochter sich da nicht drum so kümmert. My youngest daughter was kind of crazy in her teenage years. Meine jüngere Tochter, sie war ein bisschen verrückt in ihren Jugendjahren. And one day she left the computer on. Und einmal hat sie den Computer angelassen. With an email she had sent to a friend. Und da war ein E-Mail drauf, was sie da gesandt hatte ihrem Freund oder ihrer Freundin. And that morning I get up and I go to the computer. Am Morgen stand ich auf, ich komme zum Computer. This? Denk, was ist das? It's a letter she had sent to her friend. Das war ein Brief, den sie an einen Freund oder Freundin geschrieben hat. About a little escapade she had with some things she shouldn't have been doing. Eine kleine Eskapade, die sie da gemacht hatte, Dinge, die sie eigentlich nicht tun sollte. As a father, I'm like, I know I shouldn't be reading this. Als Vater, ich wusste genau, ich sollte das nicht lesen. And oh, she'll be mad. Oh, die wird sauer sein. But it's her stupidity. She left it here. Aber selbst schön dumm. And I read what she did this past weekend with her friend. Oh, was sie da gemacht hat, praktisch mit ihrem Freund oder Freundin, praktisch letzte Wochenende. And you know, the neck starts getting hot and the hair starts raising a little bit. Und der Nacken wird schon heiß und die Haare stellen sich auf. She's dead. When I talk, she is dead. Wenn ich mit ihr spreche, dann lebt sie nicht mehr. I knew it. I caught her. Ich hab's gewusst und ich hab's sie auf der Tat erwischt. But then at the end. Aber am Ende. The last paragraph. Letzter Satz. She says this to her friend. Da sagt sie Folgendes. You know, I tried these things. Naja, ich habe jetzt diese Dinge ausprobiert. But you know what? I really didn't like them. Aber weißt du was? Ich habe sie überhaupt nicht gemocht. You know, I really know I need to turn to God. Ich weiß, ich muss einfach mich zu Gott wenden. I thought, ich dachte, oh. What do I do now? Was mache ich jetzt? I was ready to ground her for 3 years. Ich war bereit, sie für 3 Jahre einfach. I was gonna lock her in her room for 3 or 4 years. That was it. Einzuschließen, einzukerkern. But there was honesty there. Aber da war doch die Ehrlichkeit da. Yeah, she did it. Okay, sie hat es gemacht. You know, it just wasn't what I thought it was. Aber es war nicht das, was ich dachte, was es war. And so we had a great discussion after that. Und wir hatten dann wirklich ein gutes Gespräch danach. But that's God's heart. Das ist Gottes Herz. It's very simple. Ganz einfach. We do make mistakes and we purposely do things at times. We try. Wir machen Fehler und manchmal machen wir es mit Absicht. Wir versuchen Dinge und dann passiert es. But then we're honest with him. Aber wir können ehrlich mit ihm sein. And it's not about our mistakes. Und dann geht es nicht um unsere Fehler. It's not about our failures. Es geht nicht um unser Versagen. It's about a great, big, wonderful God. Da geht es vielmehr um einen großartigen, einen wunderbaren Gott. And us just being honest. Und dass wir einfach ehrlich sind. And us never quitting. Und nie aufgeben. And us continually seeking him and keeping it simple. Und ihn immer und immer wieder suchen und es dabei ganz einfach halten. Let's pray. Lass uns beten. Father, thank you. Vater, vielen Dank. You made it simple. Du hast es ganz einfach gemacht. Lord, help us keep it simple. Herr, hilf uns, dass es einfach bleibt. Father, we love you. Wir lieben dich, Vater. Teach us to be honest. Lehre uns, ehrlich zu sein. Oh God, even to the point of hurting. Selbst zu dem Punkt, wo es uns wehtut. Father, teach us to never quit. Lehre uns, nie aufzugeben. And Lord, keep us at that place where it's simple. Und Herr, bewahre uns an diesem Ort, halte uns an diesem Ort, wo es ganz einfach bleibt. We love you, we praise you. Wir lieben dich und wir preisen dich. Thank you, Danke, Herr. Danke, Vater. Thank you. Danke. Amen. Amen.